HR2 Kultur. Archivschätze. Heute geht es um den Schriftsteller Alfred Andersch. Er war Redaktionsassistent von Erich Kästner, Literaturkritiker, Rundfunkredakteur und einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit. Am 21. Februar 1980, vor 45 Jahren, ist er in Berzona im Tessin verstorben. Anlass, einem alten Kollegen über die Schulter zu schauen. Im Hessischen Rundfunk hat Alfred Andersch die Literatursendung Abendstudio betreut. Er war Mitbegründer der Gruppe 47 und wurde mit Romanen wie Sansibar und der letzte Grund und Die Kirschen der Freiheit bekannt. Für das Radio schrieb er Essays und Hörspiele. Ich habe in unserem Archiv verschiedene Tondokumente von Alfred Andersch gefunden und ausgesucht. Zuerst spricht er über Orangen, die 50er Jahre und die Sendung Das Abendstudio. Danach besucht ihn ein Kollege zum Interview im Tessin und zuletzt hören wir in ein frühes Radio-Feature von Alfred Andersch, Paris ist eine ernste Stadt. Doch zuerst berichtet Alfred Andersch von seinen ersten Tagen als Redakteur im Hessischen Rundfunk. Auf der Eschersheimer Landstraße schob ein Mann einen Obstkarren vor sich her, einen von diesen Karren, die es heute gar nicht mehr gibt, und rief von Zeit zu Zeit frische Orangen. Wir stürzten ans Fenster, betrachteten dieses Wunder, einen kleinen Berg goldgelber Früchte, die übrigens keineswegs im Handumdrehen von dem Karren verschwanden, denn am Tage nach der Währungsreform besaßen die wenigsten Leute schon bares Geld. Und ich höre noch, wie einer aus der Redaktion sagte, jetzt beginnt eine neue Zeit. Das Ding, das sich später Hessischer Rundfunk und Anstalt des öffentlichen Rechts, damals aber noch Radio Frankfurt und Sender der amerikanischen Militärregierung nannte, befand sich im Sommer 1948 an der Eschersheimer Landstraße in einem zweistöckigen Haus aus Frankfurts bester Bauperiode. Hoffentlich ist es nicht der Spekulation zum Opfer gefallen. Und nirgendwo während meiner 12 Jahre als Redakteur in deutschen Funkhäusern habe ich lieber gearbeitet als hier in der Nähe des Eschenheimer Turms. Das große Zimmer mit dem hohen Plafond, indem man mir einen Tisch zugewiesen hatte, beherbergte außer mir noch die Programmdirektorin, den Programmreferenten, einen weiteren Redakteur und unsere Sekretärinnen. Insgesamt 8 bis 10 Menschen. Es war eigentlich für den Betrieb einer Redaktion gänzlich ungeeignet, aber wir arbeiteten mit Begeisterung. Das Parkinson'sche Gesetz war noch nicht erfunden. Konrad Adenauer wurde erst ein Jahr später deutscher Bundeskanzler. Ein paar ingeniöse Leute drehten ein bisschen an der Währung herum und gerade als sie damit fertig geworden waren, am 1. August 1948, wurde ich Redakteur von Radio Frankfurt. Unterbrach, ich weiß es noch wie heute, meine erste Arbeit, eine Sendung über Ernest Hemingway, trat ans Fenster und betrachtete mit meinen Kollegen zusammen einen Orangenkarren und die neue Zeit, wie sie unten auf der Eschersheimer Landstraße an uns vorbeigeschoben wurden. Ob die amerikanische Militärregierung sich um diese Zeit noch viel um Radio Frankfurt gekümmert hat, vermag ich nicht zu sagen. Ganz ohne Zweifel hat aber damals schon Eberhard Beckmann den Sender regiert. Er war auch der erste unter den Fürsten der neuen Zeit, der sich als Dienstwagen einen schweren schwarzen Mercedes anschaffte und ihn mit großem, wenn auch ironisch gefärbtem Spaß benützte. Jedenfalls hat er mir einmal mit innigem Vergnügen erzählt, wie eine Frankfurterin seinen vor dem Rathaus auf ihn wartenden Fahrer gefragt habe, ob der Herr Kardinal bald wieder herauskäme. Sicherlich wäre Eberhard Beckmann gerne ein Kardinal gewesen. Er war einer. Bekanntlich geht die goldene Verkleidung der Säulen im neuen Funkhaus auf seine Intentionen zurück. Er hatte eine wunderbare Eigenschaft. Jeder, der mit ihm sprach, fühlte sich als bedeutende Persönlichkeit, die gerade in diesem Moment über die bedeutendste Sache der Welt verhandelte. Immer wenn ich wieder in seinem Vorzimmer stand, war mein erster Gedanke, jetzt erstmal Dampf ablassen. Aber eine andere Eigenschaft von ihm war noch viel wunderbarer. Er hat mir niemals in mein Programm hineingeredet und er hat niemals, kein einziges Mal zugelassen, dass andere in es hineinredeten, es zensurierten oder irgendwelche Pressionen ausübten. Das war nicht nur wichtig, es war absolut entscheidend für die Aufgabe, die man mir gestellt hatte, denn ich sollte etwas machen, was es bis dahin noch nicht gab, außer bei dem Sender der englischen Militärregierung in Hamburg, ein drittes Programm. Irgendwie geisterte ja im Hinterkopf der deutschen Sender der Gedanke an das Third Program der BBC herum, aber niemand kannte es wirklich, mit Ausnahme der Hamburger, Jürgen Schüttekopf, Ernst Schnabel, Axel Eggebrecht, weil der große Hugh Carlton Green, der den Hamburger Sender leitete, der Einzige war, der wusste, um was es sich da eigentlich handelte. Aber ob wir es nun kannten oder nicht, so jedenfalls entstanden die Nachtprogramme der deutschen Sender. Zuerst das Hamburger, kurze Zeit darauf das Frankfurter, das den Namen Abendstudio erhielt. Aus mir gänzlich unerfindlichen Gründen bin ich seinerzeit dazu ausersehen worden, diese Sache in Frankfurt zu starten. Ich hatte in München zusammen mit Hans-Werner Richter die Zeitschrift Der Ruf gemacht. Richter und ich waren von den Amerikanern gebeten worden, die Leitung dieser Zeitschrift aufzugeben. Gegen meine Mitarbeit bei Radio Frankfurt hatten sie anscheinend nichts. Meine Funkerfahrung bestand darin, dass ich einmal an einem Gespräch am runden Tisch teilgenommen hatte. Eugen Kogon, der mich empfahl, und Charlotte Kaminski, die damalige Programmdirektorin von Radio Frankfurt, eine Grande Dame, hielten dies offenbar für ausreichend. Ich schiebe Ihnen die Verantwortung zu. Die Behauptung vorhin, ich sollte etwas machen, was es bis dahin noch nicht gab, habe ich nur widerwillig in die Maschine getippt. Als die Amerikaner den Sender Frankfurt einrichteten, brachten sie sich für die Kultur die Professoren Golo Mann und Hans Meyer mit, und es besteht nicht der geringste Zweifel darüber, dass diese beiden Herren bereits zu einer Zeit, als von den Nachtprogrammen noch nicht die Rede war, Sendungen gemacht haben, die jedes Nachtprogramms nicht nur würdig waren, sondern es sogar übertroffen haben. Von Golo Mann war, als ich in die Redaktion eintrat, weit und breit nichts mehr zu erblicken. Vermutlich schrieb er damals schon an seinem Wallenstein. Hingegen ging Hans Meyer noch eine Weile in dem Hause an der Eschersheimer Landstraße aus und ein, auch dann noch, als er bereits seinen Koffer für die Reise nach Leipzig gepackt hatte. Er war gerade von den Amerikanern ausgebotet worden, und seine Stimmung schwankte zwischen Bitterkeit über seine Entlassung und Freude über seine Berufung an die Universität Leipzig. Mich betrachtete er, wenn ich mich nicht irre, mit Misstrauen. In seinen Augen muss ich bestenfalls ein Naivling gewesen sein, der von der Glätte des politischen Parketts, auf dem er sich bewegte, keine Ahnung hatte. Er hatte natürlich recht. Ich begriff damals nicht, dass das Ausscheiden Hans Meyers aus dem Frankfurter Sender signalisierte, was schon begonnen hatte, obwohl Konrad Adenauer noch gar nicht Bundeskanzler war. Der Kalte Krieg. Aus Radio Frankfurt wurde der Hessische Rundfunk, das Parkinson'sche Gesetz trat in Kraft und das zweistöckige Haus an der Eschersheimer Landstraße wurde von den Gebäuden am Dornbusch abgelöst. Für mich haben diese Gebäude eine ganz spezielle Bedeutung. In ihnen war nämlich während des Krieges das Frankfurter Wehrbezirkskommando und Wehrmeldeamt untergebracht gewesen. Ich war im Frühjahr 1942 aus dem deutschen Heer entlassen worden. Hitler hatte plötzlich angeordnet, alle Soldaten zu entlassen, die schon mal in einem KZ gesessen hatten. Ich hatte mich danach in Frankfurt aufgehalten, war aber immer wieder zu Musterungen befohlen worden, zu denen deutsche Staatsbürger der folgenden Kategorien antreten mussten. Leute wie ich also, ferner Halbjuden, tschechisch-deutsche Mischlinge, Zigeuner, Mischlinge und Jesuiten. Bis zum Herbst 1943 wurden wir immer wieder nach Hause geschickt. Diese Musterungen fanden jedes Mal in dem Wehrbezirkskommando am Dornbusch statt. Und daher kannte ich also die Korridore des neuen Funkhauses bereits sehr gut. Die Gefühle, die mich bewegten, als ich dort ein Büro zugewiesen bekam, kann ich also nur als gemischt bezeichnen. Sie erklären vielleicht, warum im Programm des Abendstudio immer wieder vom Surrealismus die Rede war. Wartet eigentlich jemand mit Ungeduld darauf, dass ich mich nun endlich, anstatt mich in persönlichen Erinnerungen zu baden, einer Darstellung und Analyse der Programme des Abendstudio zuwende? Das kann ich nicht. Oder, um die Wahrheit zu sagen, ich könnte es ohne weiteres. Nichts leichter, als das zu entwerfen, was man heute wohl eine Medienpolitik der ersten Stunde nennen würde. In Wirklichkeit hatten wir keine. Was wir hatten, war ein riesiger und planloser Nachholbedarf und weiter nichts. Indem ich wir sage, meine ich sowohl die Nachtprogrammmacher wie ihr Publikum. Dieser Nachholbedarf und seine Ursachen sind ein solcher Gemeinplatz, dass ich darüber kein Wort weiter verlieren will. Da man aber nicht alles und jedes nachholen konnte, kam es darauf an, die wirklich wichtigen Dinge herauszufinden und diese schnell zu rezipieren, auf das aus dem deutschen Kulturleben der Nachkriegszeit der Hogu des Provinziellen möglichst bald verschwende. Soll ich mich nun hinstellen und behaupten, das sei uns damals gelungen? Da eben beginnen die Schwierigkeiten der Selbstinterpretation. Heute meine ich, und verdammt will ich sein, wenn dies jemand als Fishing for Compliments nimmt, dass es uns nicht gelungen ist. Wenn ich heute die Programme des Abendstudio durchsehe, so entdecke ich wohl die eine oder andere erstklassige Sendung, aber leider auch sehr viel provinzielles Zeug. Im Ganzen provinziell war das Abendstudio nicht. Aber ich habe nicht verhindern können, dass an manchen Abenden leeres Stroh gedroschen wurde und dass es Sendungen gab, von denen ich mich heute frage, wer um Himmels Willen sie sich bis zum Ende angehört hat. In der Anlage gut und richtig war die Verbindung eines Wortprogramms mit einem musikalischen. Und die von Heinz Schröter ausgewählten Programme moderner Musik waren hervorragend. Meine Mitarbeiter im Wortprogramm waren in der ersten Zeit Dr. Hartmann Görz, später Heinz Friedrich, der jetzt den Deutschen Taschenbuchverlag leitet. Wir waren das, was man heutzutage ein Team nennt. Max Frisch hat einmal zu mir gesagt, er habe immer Hemmungen, in die Bundesrepublik zu reisen, weil er nicht genügend Englisch spräche. Am ehesten kommt man noch zu einem positiven Urteil über das Abendstudio, wenn man konstatiert, was es ausließ. Beispielsweise hat es den Kalten Krieg völlig ignoriert. Beispielsweise hat es die bürgerliche Restauration, die ja in den 50er Jahren auf vollen Touren lief, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Nein, das stimmt nicht. Es hat von ihr Kenntnis genommen, aber ohne Ausnahme in der Weise des Widerstands. Jede, buchstäblich jede Sendung war dahin gerichtet, das Schöne wieder sich einrichten im Gewesenen zu stören. Das Abendstudio war nichts für Abendländler. Hingegen war es etwas für große Konservative oder auch Undemokraten. Ernst Jünger und Gottfried Benn fanden darin ihren Platz, die Surrealisten und die radikalen Theologen. Aber die Hauptakzente lagen natürlich auf den Meistern der amerikanischen Moderne, auf dem französischen Existenzialismus und auf allem, was sich an junger deutscher Literatur nach dem Kriege regte. Wie die Hamburger haben wir schon sehr früh angefangen, mit neuen radiophonen Formen zu spielen, aus denen später das Feature entstand. Da das Feature jetzt ein beliebtes Thema für Doktordissertationen geworden ist, enthalte ich mich eines eigenen Deutungsversuchs. Das sind Verallgemeinerungen, vielleicht schon Schönfärbereien, und ich möchte wirklich nicht versuchen, das Programm selbst darzustellen, das zwei entscheidende Nachteile hatte. Es war zu wenig kritisch-analytisch und es wickelte sich in einem Ghetto ab. Es ist ja möglich, dass die heutigen Nachtprogramme der analytischen Kritik zu viel Platz einräumen. Und vielleicht hat es wirklich keinen Sinn, in ihnen marxistische oder strukturalistische Seminare abzuhalten. Aber das völlige Fehlen solcher Kritik in den Programmen der 50er Jahre fällt doch auf. Tatsächlich haben wir es immer vorgezogen, die Texte der Autoren selbst zu präsentieren. Ja, sie so weit wie möglich von ihnen selbst sprechen zu lassen. Was dann mitunter etwas so Erleuchtendes ergab, wie die vollständig trockene Lesung von Gedichten Gottfried Benns durch Gottfried Benn. Dafür gibt es natürlich historische und andere Ursachen. Wie alle Publizistik war auch das Abendstudio Ausdruck von Zeitstimmungen. Heute bin ich der Ansicht, dass wir, auch damals schon, in der ersten Stunde, in die Kritik hätten einsteigen sollen. Dass die Nachtprogramme eben Nachtprogramme waren und niemals ein drittes Programm à la BBC wurden, war ihr anderes Handicap. Jeden Dienstag 22.10 Uhr bis 24 Uhr stand auf dem Programm und später begann das Abendstudio sogar erst um 22.20 Uhr. Ich selber bin ein Mensch, der um 10 Uhr ins Bett geht und diese Sendezeiten bedeuteten die Ghettoisierung der Kultur im Programm. Sie waren gleichbedeutend mit der Ausschaltung riesiger Hörerkreise. Nicht die Redakteure der deutschen Nachtprogramme betrieben Elitenbildung, sondern die Radiofunktionäre der deutschen Restauration verwiesen breite Schichten gebildeter Hörer aus Möglichkeiten der Teilnahme an Kultur als Bewusstsein. Ich beneide meine Nachfolger darum, dass sie heute menschenwürdigere Sendezeiten zur Verfügung haben. Das klingt bitter. In Wirklichkeit war ich damals nicht bitter, sondern gerade im Gegenteil enthusiastisch gestimmt. Es war ja die Zeit, in der sich für uns die Welt öffnete. Wir saßen zwischen Stapeln von Büchern und Zeitschriften, die noch niemand in Deutschland kannte, und wir beeilten uns, dieses unerhörte Wissen anderen mitzuteilen, mit Hilfe interessanter und kompetenter Leute aus aller Welt, die uns besuchten. Wenn ich heute die erste Hälfte der 50er Jahre charakterisieren soll, so kann ich dies nur, indem ich sage, dass wir auf eine ganz einfache und kaum reflektierte Art an die Literatur glaubten und natürlich ganz besonders an die neue Literatur, an das neue Denken. Es schien uns selbstverständlich, dass die Bücher, die von Hitler unterdrückten Bücher, vor allem aber die nach dem Faschismus entstandenen und weiter entstehenden Werke, eine neue Welt entstehen lassen würden. Ganz unbewusst. Wir kannten damals weder das Wort noch den Begriff, haben wir nach dem Prinzip Hoffnung gelebt. Was für Narren wir doch waren. Wir haben an die Literatur geglaubt. Nur deshalb haben wir, ohne uns einen Augenblick zu besinnen und fast wahllos, Texte gesendet. Ein neuer Text und das Leben würde sich ändern. Eines Tages im Jahre 1952 betrat ein kleiner, nicht rundlicher, doch ich möchte sagen, überall abgerundeter Herr mein Büro, setzte sich und sprach von den Erfahrungen, die er, ein soeben aus den USA nach Deutschland zurückgekehrter Professor, mit den Studenten der Frankfurter Universität gemacht habe. Während er sprach und er sprach pausenlos in vollkommen abgerundeten und gegliederten Sätzen und mit einer Stimme von seltsam zierlicher Schärfe, blickte er mit Augen, die erfüllt waren von Konzentration und musikalischer Abwesenheit, durch mich hindurch. In der ersten Viertelstunde, in der Theodor Adorno mit mir sprach, ist mir, ich könnte nicht sagen warum, klar geworden, dass es mit meinem Ghetto-Programm aus einfachen Texten gegen die Restauration und für ein neues Leben zu Ende gehen musste. Um dem zu widerstehen, was auf uns zukam, war eine große Konzentration des Hindurchblickens nötig. Auf den wiederaufgebauten Ruinen der Bourgeoisie war kein Enthusiasmus mehr möglich. Es würde eine lange Zeit dauern, ehe die Orangen auf einem Karren wieder leuchten konnten. Alfred Anders über das Radiomachen in der Nachkriegszeit. Der Journalist Horst Bieneck besuchte 1962 Alfred Anders in einem kleinen Ort im Tessin. Hier interviewte er ihn über seine Arbeit als Schriftsteller. Die Serie hieß Gespräche am Schreibtisch. Meine Damen und Herren, Alfred Anders ist einer der vielseitigsten Autoren unserer literarischen Gegenwart. Gleich nach dem Kriege hat er die Zeitschrift Der Ruf herausgegeben, später die Europäische Avantgarde und zuletzt Texte und Zeichen. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der Gruppe 47, saß lange Jahre in den Rundfunkanstalten und hat dem literarischen Nachtprogramm in Deutschland Profil gegeben und es geprägt. Er schreibt Funkmontagen und Hörspiele, Feature und neuerdings sogar Gedichte. Höhepunkt seiner literarischen Arbeit sind aber wohl die beiden Romane Sansibar oder Der letzte Grund und Die Rote. Vorher hat er den autobiografischen Bericht Kirschen der Freiheit veröffentlicht, in dem er die Desertion als äußerste Form der Selbstverteidigung darstellt. Überhaupt ist sein zentrales Thema die Flucht. Es kehrt immer wieder, so in Piazza San Gaetano als Flucht des Dichters vor der Wirklichkeit, in Die Rote als Flucht aus der sauberen Misere, wie sie es selbst nennt, und in Sansibar als Flucht aus der Diktatur in die Freiheit. Das heißt, im tieferen Sinne führt jede dieser Fluchten in eine neue Freiheit. Anders wurde 1914 in München geboren. Sein Elternhaus war nationalistisch und Ludendorff treu eingestellt. Das trieb ihn, nach seinen eigenen Worten, in die Opposition. Mit 18 Jahren war er Organisationsleiter des Kommunistischen Jugendverbands in Bayern. Dafür musste er 1933 ein halbes Jahr ins KZ. Aus dieser Situation heraus sind übrigens am ehesten seine Themen und sein literarischer Umkreis zu verstehen. Anders lebt jetzt in einem kleinen Nest im Tessin, wohin nur einmal am Tag der Bus von Locarno fährt, auf einer schmalen, holprigen Straße übrigens, die sich in gefährlichen Krümmungen hochwindet. Wenn man nach einer Dreiviertelstunde endlich angekommen ist, kann man nur noch Bewunderung dafür aufbringen, dass Anders sich entschließen konnte, sich hier niederzulassen. Sein Haus ist aus schweren Steinen gefügt, wie es hier Brauch ist. Innen aber hat es ganz modernen Ateliercharakter. Es ist direkt an einem Hang gebaut, von dem man einen weiten Blick in das Valle Onzernone hat. Es ist Mitte Dezember, die Berggipfel sind schon schneebedeckt, aber hier in Berzona strahlt die Sonne am Mittag noch sommerliche Temperaturen aus. Bevor das eigentliche Interview aufgenommen wurde, sprachen wir zunächst, sozusagen um miteinander warm zu werden, über Schriftsteller, über neue Bücher und schließlich auch über die Rolle der Kritik. Das Thema kam bald auf seine literarischen Arbeiten, die häufig für den Funk geschrieben wurden. Man hat ja lange, bis zu seinem ersten Roman, einen reinen Funkschriftsteller in Anders gesehen. Er verwehrte sich, und wohl mit Recht, gegen den Begriff des Funkautors. Ein guter Schriftsteller ist auch im Funk ein guter Schriftsteller, meinte er und fuhr fort. Das Wort Funkautor ist eine terminologische Hilfskonstruktion von Kritikern, die von dem Phänomen der Kulturindustrie derart fasziniert sind, dass ihnen nichts anderes einfällt, als deren industrielles Schubladendenken theoretisch nachzukonstruieren. Der große Dichter Günter Eich ist, weil er außer Gedichten nur Hörspiele schreibt. Keineswegs ein Funkautor, er ist ein Autor. Da kann ich Ihnen nur recht geben. Doch sagen Sie, stimmen Sie mit der Meinung überein, die man heute allerorten hört, dass man in der deutschen Literatur im Grunde erst dann zählt, wenn man einen Roman geschrieben hat? Nein. Den obersten Rang in der deutschen Wertschätzung nimmt, wie seit eh und je, die Lyrik ein. Auch ich halte ein vollkommenes Gedicht für den höchsten aller Texte. Ein solcher Text kann sich allerdings auch in Prosa ereignen. Theoretisch ist ein Roman denkbar, dessen Textstruktur mit derjenigen eines vollkommenen Gedichts identisch ist. Praktisch ist dies meiner Ansicht nach mindestens seit Stifter und Proust erwiesen. Empfinden Sie alle Ihre vorherigen Arbeiten im Grunde nur als Etappen zu Ihrer eigentlichen Arbeit oder Berufung, nämlich die Welt in einer Romanhandlung zu fassen? Ich betrachte meine Arbeit als ein Ganzes. Damit will ich sagen, dass ich an einem Hörspiel, einem Filmentwurf, einem Gedicht oder einem Essay genauso hart arbeite wie an einem Roman. Einfach aus Gründen des Umfangs bietet ein Roman natürlich viel größere technische Schwierigkeiten als eine kürzere literarische Form. Aber ich widme zum Beispiel der Antwort auf ein Interview ebenso viel Aufmerksamkeit wie einem Romandialog. Sie waren viele Jahre Leiter der Nachtprogramme an mehreren Rundfunkanstalten. War Ihnen eine solche Tätigkeit über das Geldverdienen hinaus für Ihre spätere literarische Arbeit nützlich? Ich begegnete dort dem literarischen Leben in seiner Breite und vielen literarischen Existenzen, deren Anblick mich fesselte. Das wird Ihnen doch sicher genauso gegangen sein, Herr Bienig. Die Arbeit auf einer Redaktion kann für jeden jungen Schriftsteller nützlich sein, der es versteht, sich nicht von beschriebenem Papier ersticken zu lassen. Man spricht so gern davon, dass der Rundfunk zwar mäzenatisch wirken kann, aber zugleich auch die Talente kaputt macht. Sie haben immerhin eine lange Rundfunkarbeit hinter sich und konnten doch mit Ihrem ersten Roman den Beifall der gesamten Kritik für sich buchen. Das widerspricht doch etwas dieser allgemeinen These. Sind Sie also nun die Ausnahme, die die Regel bestätigt, oder ist das vielleicht nur ein Vorurteil? Wenn ein Schriftsteller sich sein Talent vom Rundfunk kaputt machen lässt, so halte ich das nicht für besonders ehrenvoll. Man kann sich für eine politische oder religiöse Überzeugung oder meinetwegen auch für eine Frau ruinieren, aber doch nicht für den Rundfunk. Das ist doch ganz absurd. Ich kenne auch keinen einzigen Schriftsteller von auch nur einiger Bedeutung, der dies getan hätte. Da haben Sie recht. Ich meine nicht so sehr, dass er sich für den Funk kaputt macht, sondern dass der Funk als ein journalistisches Element, ebenso wie eine Tageszeitung, ein literarisches Talent verschleißen kann. Es muss sich hier sozusagen in kleiner Münze ausgeben. Natürlich kann das passieren, aber ich glaube, dass dann der Impetus der Vorlag eben doch nicht so stark war. Herr Andersch, ist für Sie die Funkarbeit, nun nehmen wir einmal ein anspruchsvolles Feature an, wie etwa die Armen Christi oder die Sonne von Taros, ist das für Sie weiterhin nur ein Mittel zum Geldverdienen, zur Sicherung Ihrer Existenz, oder ist sie ein Medium, das sich einfach für bestimmte Stoffe adäquat eignet? Die Feature-Form halte ich in der Tat für ein Medium, das sich für bestimmte Stoffe direkt anbietet. Aber es fällt mir auf, Sie sprechen schon zum zweiten Mal in diesem Interview vom Geldverdienen. Ich habe eine große Familie und brauche daher Geld. Ich verdiene es nicht damit, dass ich Arbeiten verrichte, die ich eigentlich gar nicht verrichten möchte. Ich habe in vielen Berufen gearbeitet und ich zöge es vor, zu Ihnen zurückzukehren, wenn ich als Schriftsteller keine andere Wahl hätte als die, mich geistig zu prostituieren. Da ich dies nie getan habe, werde ich es auch weiterhin nicht tun. Die deutschen Rundfunkanstalten sind heute große geschichtliche Faktoren in der Soziologie des deutschen Geisteslebens. Wenn man sie nur als Mittel zum Geldverdienen betrachtet, so nimmt man einen Standpunkt ein, der eines Schriftstellers unwürdig ist. In meiner Frage sollte nicht die Geringschätzung der literarischen Funkarbeit sein. Aber sagen Sie, Sie haben auf vielen literarischen Gebieten Erfahrung. Ich muss also annehmen, dass es einen tieferen Grund hat, warum Sie erst so spät das Abenteuer oder die Schwierigkeit auf sich nahmen, einen Roman zu schreiben. Bei Beginn der Herrschaft des Narzissmus war ich 19 Jahre alt. Während der Dauer dieses Regimes schrieb ich nicht, aus Gründen, die ich in meinem Buch »Die Kirschen der Freiheit« dargestellt habe. Als der Krieg und damit die Hitlerherrschaft zu Ende war, war ich 31 Jahre alt. In das, was man literarisches Leben nennt, trat ich ein Jahr später ein. Als Assistent von Erich Kästner im Feuilleton der Neuen Zeitung, später als Mitherausgeber des Ruf und als Rundfunkredakteur. 6 Jahre später war mein erstes Buch da. Das ist ganz normal. Man braucht ein paar Jahre des literarischen und journalistischen sich die Sporen verdienens. Anormal war nur, dass die literarischen Lehrjahre ins vierte Lebensjahrzehnt fielen. Aber man kann sich das Jahrhundert, in dem man lebt, eben nicht aussuchen. Dies jedenfalls ist der einzige Grund, warum ich erst so spät begann zu schreiben und zu veröffentlichen. Was für spezifische Eigenschaften muss man nach Ihrer Meinung als Romancier haben? Die Fähigkeit, Ereignisse und Zustände als sinnliche Gegenstände wahrzunehmen und diese Gegenstände ohne alle symbolische, parabolische oder allegorische Absichten zu zeigen, als das Real Thing, das sie sind. Interesse an der menschlichen Seele, Leidenschaft zur Disposition eines Stoffes und zur Komposition eines umfangreichen Textes. Schließlich noch Sitzfleisch. Alfred Andersch an seinem Schreibtisch im Tessin. Im Interview mit Horst Bieneck. Für das Radio schrieb Alfred Andersch Essays, Hörspiele und Features. Im Jahr 1955 nimmt er die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Paris-Reise. Manchmal fahre ich nach Paris. Ich bin zwar das, was man eine verkrachte Existenz nennt, aber manchmal raffe ich ein paar Kröten zusammen und fahre nach Paris. Das Billett von Frankfurt nach Paris und zurück, ich nehme immer ein Rückfahrbillett, kostet 90 Mark 70. Und ich kenne bei Saint-Germain-des-Prés ein paar billige Hotels, in denen man schon für 600 Francs ein Zimmer bekommt. Das Frühstück ist billig in Paris. Ich gehe jeden Morgen in mein Bistro an der Ecke der Rue Saint-Père, wo Pierre, der Kellner, mich schon kennt. Und sofort, wenn ich erscheine, zur Theke hinüberruft: Café au lait! Ich sage: Ah non, noir! Worauf er sich verbessert und im gleichen Singsang schreit: Café noir! Wir spielen dieses Spiel jeden Morgen. Und dann kommt Pierre, schmettert voller Grazie eine Tasse vor mich hin und gießt aus einer großen Kanne, mit der er bei den Gästen reihum umgeht, einen sehr schwarzen und sehr bitteren Kaffee ein, legt den Zucker dazu und reicht mir den Teller mit den Croissants, den mürben und flaumigen Hörnchen, die ganz Frankreich um diese Zeit ist. Das Frühstück kostet nicht mehr als 150 Francs. Teuer würde das Leben in Paris nur, wenn ich in guten oder auch nur in mittelguten Restaurants essen würde. Stattdessen gehe ich zu Madame Javet, die einen kleinen Laden in der Rue Jacob hat. Es gibt unzählige kleine Läden wie den von Madame Javet. Und dass es unzählige gibt, ist der geheime Kummer der Leute, die die französische Wirtschaft reformieren wollen. Aber ich muss offen sagen, ich würde es bedauern, wenn sie verschwenden und an ihre Stelle wenige glänzend eingerichtete, neonbeleuchtete und genormte Geschäfte treten würden. Dass ich immer zu Madame Javet gehe, hat seine Gründe. Sie hat einmal 3 Tage lang das, was ich kaufte, aufgeschrieben, als mir das Geld ausgegangen war, und dann verschwand ich und kam erst ein halbes Jahr später wieder und brachte ihr das Geld. Sowas bindet viel mehr als pünktliche Zahlungen. Madame Javert bedient mich nicht, sie berät mich. Sie stammt aus der Normandie und bei ihr habe ich eine genaue Kenntnis der normannischen Obstweinsorten erworben. Monsieur Rodolphe, ich habe neuen Wein bekommen. Aus Chanetonäpfeln, sagt sie zum Beispiel und lässt mich ein Gläschen probieren. Er schmeckt nach Veilchen, finden Sie nicht? Chanetonäpfel haben ein Veilchenaroma. In der Tat. Sie hatten ein Veilchenaroma. Ja, wenn man aus der Normandie stammt wie ich, dann erkennt man am Aroma, aus welchen Äpfeln der Wein gemacht wurde. Wenn er ein bisschen nach Moschus riecht, dann hat man den Beira Rouge oder den Fricker genommen. Und wenn er auf der Zunge ganz leicht nach Bittermandelessenz schmeckt, dann hat man ihn aus Pot de Vache Nouvelle gemacht. Wenn Madame Javert von den Äpfeln erzählt, dann bekomme ich immer Lust zu einem kleinen Ausflug in die Normandie. Es gibt auch einen Wein, der nach Anis duftet, weil er aus den Fenouillet gekeltert wurde. Aber am liebsten habe ich Wein aus den Binet Doré Äpfeln. Der schmeckt nach Honig. Bei Madame Javert kauft man nicht einfach eine Flasche Wein, bezahlt und geht. Man kauft auch nicht einfach ein Stück Käse. Ja, nicht einmal ein Stück Camembert oder Roquefort oder Gruyère. Eine solche Einteilung wäre Madame Javert viel zu grob. Sondern... Sehen Sie mal, Monsieur Rodolphe, ich habe Schafskäse aus dem Périgord bekommen. Eine Delikatesse. Sie bewahren ihn dort 8 Wochen unter dem Bett auf. Davon bekommt er eine so harte Rinde. Und hier, dieser Avalon, der ist auch nicht zu verachten. Ich kaufe also eine Flasche Wein aus Jeantonäpfeln. Ein Stück Schafskäse aus dem Périgord, ein Viertel Butter... Butter aus Isigny, die beste Butter Frankreichs. Vielleicht noch ein Stück Salami aus der Gegend von Vire, wie Madame Javert versichert. Und eine Stange Weißbrot. Und habe mich damit für 300 oder 400 Francs auf 2 bis 3 Tage versorgt, was das Essen anbelangt. Natürlich entgeht mir auf diese Weise das Poulet Docteur bei La Pérouse oder die Petite Marmite von Alex Humbert. Aber... ich weiß, dass Madame Javert mir dasselbe bietet wie die berühmten Chefköche der Pariser Luxusrestaurants. Das Aroma Frankreichs nämlich, das sie jeden Morgen, wenn es noch dunkel ist, in den Hallen mit kundiger Hand und noch kundigerer Nase für ihre Kunden und zu ihrer eigenen Lust auswählt. Übrigens sieht man mich in meinem kleinen Hotel keineswegs über die Schulter an, wenn ich morgens mit dem Weißbrot unterm Arm auf mein Zimmer gehe. In den kleinen Hotels auf der Rive Gauche ist das durchaus üblich und meine Concierge hat mich selbst auf Madame Javets Laden aufmerksam gemacht. Jeden Morgen schimpft sie mit mir zusammen ein bisschen auf die Preise in den Pariser Restaurants. Oben in meinem Zimmer zähle ich mein Geld. Wenn ich aufpasse, wird es für 10 Tage Paris reichen. Es wird reichen für den Aperitif am Vormittag, für den Kaffee am Nachmittag, für 2 oder 3 Cognacs oder Calvados am Abend. Und dazu, dass ich 1 oder 2 Mal mit Denise essen gehe. Wenn ich natürlich wieder anfange, Bücher zu kaufen, wie das letzte Mal, muss ich 3 Tage eher abreißen oder Schulden machen. Das letzte Mal konnte ich mich nicht beherrschen und habe ein Band mit Holzschnitten von Jean Arp und Nadeaus 3-bändige Geschichte des Surrealismus gekauft. Dank Madame Javets Verständnis ging es ja gut, aber so auf die Dauer. Mein Zimmer ist wie alle Pariser Hotelzimmer ein bisschen muffig. Auf dem Boden liegt ein alter, zerschlissener Teppich aus rotem Velour. Der Tisch ist wackelig, die Gardinen sind brüchig und bräunlich vor Alter. Das Waschbecken hinter der spanischen Wand hat einen großen Sprung. Über dem falschen Kamin hängt ein riesengroßer Spiegel in Goldrahmen. Aber das Bett ist formidabel. Es soll in Paris auch Hotels geben, die Zimmer mit 2 Betten haben. In dem Hotel, in dem ich wohne, gibt es nur Zimmer mit 1 Bett. Mit 1 Bett, in dem man zu 2 sehr bequem liegen kann. Auf den Kaminsims habe ich ein paar Bücher gelegt und über das Bett habe ich einen großen Druck nach einem Bild von Picasso gehängt. Auf dem Bild ist ein blauer Topf, ein Krug und eine Kerze zu sehen, die auf einem braunen Tisch vor einer grauen Wand stehen. Das Bild ist ungeheuer stark. Nicht wie mit einem Pinsel, sondern wie von einer Faust gemalt. Und es zeigt die volle Gegenwelt zu der Welt des roten Velourzimmers, in dem ich wohne. Die Insignien einer Arbeiter-, Bauern- und Künstlerwelt, die einmal da war und einmal wieder sein wird. Ich bin so gern in Paris, weil es diese Welt ganz ruhig in sich wachsen lässt und inzwischen gelassen in seinen sterbenden Velourzimmern weiterlebt. Mein Ewigkeits-Picasso passt sehr gut in mein altes, von toten Reisenden flüsterndes Zimmer. Ich stelle die Flasche mit dem Wein aus normannischen Äpfeln auf den Tisch und öffne das Fenster. Unten ist die enge Rue Jacob mit dem violetten Antiquitätengeschäft an der Ecke der ebenso engen Rue Bonaparte, durch deren Wände sich das Brausen der Autos auf den Seine-Quai ergießt. Einen Augenblick lang bin ich vollkommen glücklich. Nachher schneide ich eine Grimasse in den Spiegel, weil ich plötzlich an Walter denken muss. Ihm habe ich das nämlich alles zu verdanken. Ich hatte es wieder mal nicht mehr aushalten können und war zu Walter gegangen. Besorg mir einen Honorarvorschuss, Walter. Ich muss nach Paris. Ich schreibe dir auch was Gutes drüber. Walter ist Redakteur an einer großen Zeitung. Er sah mich an und sagte: Oh, wir haben unseren Korrespondenten in Paris. Ich erwiderte seinen Blick und grinste. Ich bin eine verkrachte Existenz und meine Freunde wissen das. Unmittelbar nach dem Kriege habe ich einen Roman geschrieben, der, wie man so schön sagt, viel beachtet wurde. Seitdem habe ich nichts mehr Rechtes fertiggebracht. Um bei der Wahrheit zu bleiben, ich hatte auch wenig Lust dazu. Aus irgendeinem dämlichen Grund hatte ich mir eingebildet, nach dem Kriege würde ein ganz neues Leben beginnen. Als da nichts draus wurde, hatte ich zu nichts mehr Lust. Seitdem schreibe ich so dies und das, aber es sitzt nichts dahinter. Keine Intensität, meine ich. Das Schlimmste ist, dass ich mir in dieser Haltung ganz gut gefalle. Also ich grinste und sagte zu Walter: Das habe ich noch gar nicht gewusst, dass ihr einen Korrespondenten in Paris habt. Wirklich, das ist mir ganz neu. Walter ist ein guter Kerl. Er trommelte mit dem Bleistift auf dem Schreibtisch. Stellst du das immer so leicht vor, einen Vorschuss besorgen? Ich bin euch noch keinen schuldig geblieben. Das stimmt, und deswegen wird es auch diesmal gehen. Und weil die Leute merkwürdigerweise dein Zeugs gern lesen. Wenn du nur mal versuchen würdest, nicht immer in einer so subjektiven Tonart zu schreiben, dann könntest du schon längst unser Korrespondent in Paris sein. Idiot, dachte ich. Aber weil ich den Vorschuss brauchte, sagte ich laut: Das nächste Mal schreibe ich was völlig Objektives. Wir brachen beide in ein Gelächter aus. Und zwei Tage später konnte ich mir 250 Mark an der Kasse von Walters Zeitung abholen. Ich fuhr an einem Samstagabend. Und weil ich am Sonntagvormittag in Paris ankam, fuhr ich mit der Metro vom Gare de l'Est bis zur Haltestelle Cité. In der Station Cité führt eine ziemlich hohe eiserne Treppe nach oben. Denn man befindet sich tief unter der Oberfläche der Seineinsel, der Île de la Cité, dem innersten Kern von Paris, auf der die Kathedrale Notre-Dame und die Sainte-Chapelle stehen. Wenn man oben herauskommt, befindet man sich mitten auf dem Vogelmarkt. Das heißt, wenn man an einem Sonntagvormittag herauskommt. An anderen Tagen ist dort Blumenmarkt. Wenn ich sonntags in Paris bin, versäume ich nie, auf den Vogelmarkt zu gehen. Von allen Tieren mag ich die Vögel am liebsten. Sie können fliegen und sie kriegen keine lebenden Jungen, sondern Eier. Auch dass sie Federn haben, schätze ich sehr. Ich ging gleich zu Gabillots Stand. Er zwinkerte nur und gab mir die Hand. Gabillot ist ein stiller Mann. Vermutlich wird man still, wenn man es immerzu mit einer Schar kleiner, leise piepsender Geschöpfe zu tun hat. Ich kenne Gabillot seit vielen Jahren und kann mit ihm über alles Mögliche sprechen. Hauptsächlich natürlich über Vögel. Aber ich werde nie vergessen, wie er mir einmal erklärt hat, warum Paris eine fantastische Stadt ist. Ich meine fantastisch im Sinne von zauberhaft und unwirklich, von geheimnisvoll und merkwürdig. Es war während eines meiner ersten Besuche in Paris und ich hatte immerzu jenes Wort fantastisch im Kopf. Aber es war eine bloße Formel, für die ich noch keinen Schlüssel hatte. Was war eigentlich dieses die Fantasie anregende Gefühl, das ich in Paris empfand, genau? Natürlich habe ich Gabillot nicht diese Frage gestellt. Ich war mit ihm ins Gespräch gekommen. Wir unterhielten uns über ein Toucan-Pärchen, den Stolz seiner Menagerie. Wir blickten über die Seine, denn der kleine Platz neben dem Hôtel de Dieu öffnet sich auf den Fluss zu. Und Gabillot wollte mir, dem Fremden, ein paar Hinweise geben. Sehen Sie, Monsieur, dort drüben haben wir unsere ständigen Läden. Auf dem Quai gegenüber? Ja, auf dem Quai de Gelfe. Ah, dort sind lauter Vogelgeschäfte? Ja, kommen Sie doch einmal dorthin. Wir haben dann noch viel mehr Vögel als hier auf dem kleinen Markt. Die wertvolleren Kolibri- und Papageiensorten können wir nicht hierher auf den offenen Markt bringen. Sie meinen wirklich, dass den ganzen Quai entlang Vogelgeschäfte sind? Natürlich. Das ist doch nichts Besonderes. Sehen Sie den Quai, der an unseren anschließt? Ist der Pont Neuf? Ja. Ja, der Quai de la Mecheserie. Da finden Sie die Aquarien- und Terrariengeschäfte. Und rechts von uns, da, auf dem Quai de Celestin, die Läden für die Angler. Angeln, Körbe, Köder, na, Sie wissen ja. Ja. Und auf der anderen Seite der Seine? Ach, auf dem Quai der linken Seite? Ach, da gibt es nur Buchläden, Antiquitätengeschäfte, ein paar Juweliere. Mhm. Verdienen denn alle diese Geschäfte genug? Nu, man lebt. Das Wort fantastisch bekam auf einmal einen konkreten Inhalt. Diese Stadt lebte vom Fantastischen. Obwohl ich schon vorher auf den Szenekäs spazieren gegangen war, kontrollierte ich sofort, was Gabillot mir erzählt hatte. Er hatte vollständig recht. Auf dem rechten Szeneufer die Käs für die Angler, die Vogelfreunde und die Liebhaber der Fische, Schlangen und Eidechsen. Angeln für Leute, die im Jahr 3 Fische fingen. Käfige für Zierfinken, in deren rostrote Brüstchen sich eine Frau oder ein Greis vergafft hatte. Blau durchstrahlte Behälter mit sanft wedelnden Schleierfischen für die Träume der Kinder und Männer. Und das alles 1 oder 2 Kilometer lang aus der dunklen Tiefe der Läden, überquellend in den Baumschatten auf den Quais. Vom Châtelet im Osten bis zum Beginn des Louvre im Westen. Auf dem linken Ufer die Buchhandlungen. Die Handlungen für Ballettbücher oder okkulte Literatur oder Musikalien. Die grafischen Kabinette, spezialisiert auf gebrauchte Plakate, Landkarten, Drucke aus dem Charivari oder Skizzenabfall aus den Ateliers der Meister. Die Geschäfte für Pinsel, Farben und Rahmen, japanische Haarpinsel, wie man sie in ganz Europa nicht bekommt. Und tausende von Rahmen aller Profile, Stile und Größen. Die vornehmen Antiquitätengeschäfte mit nur einer einzigen Ebenholzkommode von Buhl im Schaufenster. Und die einfachen Antiquitätengeschäfte, in denen der Kram der Jahrhunderte sich staubig auftürmte. Die Läden für Spiegel und die Läden für Türkise. Das alles auf einer Länge von 2 bis 3 Kilometern von Saint-Julien-le-Pauvre bis zum Gare d'Orsay. Wenn man gemütlich schlenderte und überall stehen blieb, brauchte man einen Vormittag. Zwischen den Häuserfronten der Quais aber auf den Steinbrüstungen des Seineufers die Kästen der Bouquinisten. Hunderte von Kästen wie kleine schwarze Särge, aus denen, wenn die Händler sie öffneten, sich eine bunte Flut von Büchern und Lithografien ergoss. Und doch waren die Seine-Quais nur ein kleiner Ausschnitt aus dem fantastischen Paris, nur seine Schauseite sozusagen. Ich setzte mich auf eine Bank und studierte den Stadtplan. Gabillot hatte mich auf eine Spur gesetzt und ich verfolgte sie. Ich zog mit dem Bleistift eine Linie, die am Ostchor von Notre-Dame begann und auf dem linken Ufer bis weit über die Sorbonne hinaus nach Süden reichte, dann umbog, der Nordseite des Jardin du Luxembourg folgte, am Boulevard Raspail nach Norden abbrach und bei der Kammer wieder die Seine erreichte. In diesem ganzen Bezirk, der die größten Teile des 5. und 6. Arrondissements und einen Teil des 7. umfasste, gab es mehr Buchhandlungen, Galerien und Trödelläden jedweder Observanz als Lebensmittelgeschäfte oder Geschäfte des sogenannten Bedarfs. Da gab es Galerien für Surrealisten, Abstrakte, Venezianer des 17. Jahrhunderts, Primitive und für Kunstrichtungen, die noch gar nicht erfunden waren. Es gab Buchhandlungen für Indonesier und Neger, Ballettomanen und Sadisten, Religionswissenschaftler und Lyriker, englische Ästheten und deutsche Metaphysiker. Es gab Schallplattenläden für Jazz und für gregorianische Musik, Boutiquen für Flinten, Damaszenerdolche, orientalische Kostüme und afrikanische Masken und kleine Shops, die sich auf Jugendstil und Kitsch spezialisiert hatten. Und auf der anderen Seite, da gab es zwar keinen so klar abgegrenzten Bezirk des nur Fantastischen, aber eine starke Arterie, die nach allen Seiten ausstrahlte und das Fantastische in der Spielart des Mondänen lieferte. Man konnte die Place Vendôme als ihren Ursprung bezeichnen. Diesen vornehmsten Platz der Welt, um dessen perlgraues Oval die Juweliere und Parfümeure ihren diskreten Reigen tanzen. Das härteste und das flüchtigste. Die bunten Steine von Boucheron, Van Cleef und Cartier und die hauchzarten oder wilden Düfte von Guerlain, Caron oder Nina Ricci. Man brauchte dann nur, um die Ecke in die Rue Saint-Honoré einzubiegen, um dem Zauberischen auf der Spur zu bleiben. Es begann mit kleinen Läden, in denen man Seidenschals, Spitzen und Brokate zu erschwinglichen Preisen bekam und steigerte sich allmählich in die Rue Faubourg Saint-Honoré hinein, zu den großen Akzenten, den Kleidern von Lanvin und Paquin, den Handschuhen von Farré, den Reitsätteln von Hermès, den Schirmen von Jade, den Gürteln von Henri à la Pensée, den Nachthemden von René Lise, um in der Erlesenheit der Avenue Matignon zu enden, in der es kaum noch Schaufenster gab, sondern nur noch die magischen Namen auf Messingschildern oder Marmor in Schriften von Platin graviert. Jacques I, Maggie Rouff, Jean Dessay. Ich ging zu Gabillot zurück. Gabillot, Sie leben von Nutzlosen. Er sah mich verständnislos an. Was, meine Vögelchen da? Die sind doch nicht nutzlos. Oh doch, Sie und halb Paris leben von Nutzlosem. Von Äpfeln, die nach Veilchen schmecken, von Singvögeln, Schleierfischen, Reitzetteln, Türkisen, Büchern, Masken und Mannequins. Ich hab's festgestellt. Ja, wovon soll man denn leben? Vom Brot oder von Autos? Oh, dafür gibt es doch die Bäcker und die Renault-Werke. So ein Bäcker braucht doch einen Kanarienvogel. Und bei Renault, da gibt es einen Aquariumclub und angeln tun sie überhaupt alle. Also Sie meinen, man braucht das ganze nutzlose Zeug? Ja, brauchen Sie denn keinen Vogel, Rodolphe? Ich musste lachen. Gabillot kannte die deutsche Bedeutung des Ausdrucks einen Vogel haben nicht. Ich erklärte sie ihm. Ach, Sie meinen, man muss ein bisschen ein Narr sein. Er gebrauchte den Ausdruck un sinoc für Narr. Das war reinster Pariser Argot, den Gabillot glänzend beherrscht. Ich habe bei ihm oft Unterricht in Argot genommen. Die Ehefrau wird Pot-au-feu genannt, der Topf auf dem Feuer. Und es gibt auch ein Argotwort für Freiheit. Die Freiheit heißt beim Pariser Volk ganz einfach la belle, die Schöne. Aber das nur nebenbei. Ja, vielleicht muss man einen kleinen Vogel haben, Rudolf, um glücklich zu sein. Er hatte recht. Das, was ich nutzlos nannte, war das Fantastische, nach dessen Erklärung ich gesucht hatte. Man brauchte hier das Nutzlose. In einer Stadt, in der die Freiheit identisch war mit der Schönheit, war das Fantastische selbstverständlich. Die Fantasie, die in der schönen Freiheit lebte, schuf Bedürfnisse. Der Geliebten ein Parfüm aus Iris und Ambra, dem Einsamen den Tukan in den Feuerfarben, Rot und Schwarz. Impressionen aus Paris im Jahr 1955. Der Schriftsteller und Rundfunkautor Alfred Anders nahm uns mit auf seine Reise. Am 21. Februar 1980 ist Alfred Anders im Tessin in Bazzona verstorben. Das war unser Archivschatz heute. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.